In die Stunde mit Musik aus dem Gründungsjahr von Radio Marabu. Die Pudis haben in diesem Jahr ein Album rausgebracht. Und wie hieß das wohl? Ja, 1984. In seiner aktuellen Single 100.000 Weinrichter hatte ja Maschine schon scharf den Journalismus kritisiert. Passt zu Patrick Barb, der Meister in dieser Stunde wieder. Denke ich an Deutschland, fallen mir Gedichte ein. Klingen große Namen raus aus totem Stein. Und in mir ist Schweigen wie nie gekannt. Denke ich an Deutschland, ist mir auch nach Schrein. Fällt mir so viel Hass, Not und Elend ein. Dann seh ich die Erde zur Asche verbrannt. Was einmal. 1984 nicht gab, war ein James Bond Film. Dafür besingt James Bond jetzt Kitty Solaris. Thank you. time, I made time in a minute. Rock with it, I'm in attendance. How can we pair feelings aside? I gotta match the fires to the flame. The feeling just got attached. I got the days fall, the straight fall away. Small, the waist started dancing on me. Had to take you back home. Time moving slow, we fast fall. In the belly, your signs is angelic. And mind through my aesthetic and most to try get it. Love it without limits, the message is over. Been round and round with me, the baby don't mind spinning. Word, put it working up a referral. Shorty could be my girl. Look at this old girl, she precious like little pearls. Hair straight of them pearls, beautiful cause you earned it. Making this thing worth it. Radio Babo. Jenny Ages. Tabu. The less you give to me, the more I want it. You push me back until I'm two steps forward. But I can see the signs, recognize where we're going. So the less you give to me, the more I want it. No, I used to dream about this. Never thought it would end up this way. Drums. Only you know where to go, but if you're lost, then 30 Minuten Nonstop Marabu. Wir haben gehört Airlock mit den Chainsmokers. Wir haben James Hype dabei gehabt. Donna Summer, ihren vertonten Sozialkundeaufsatz aus den 80ern. Zweimal Jungle, einmal Truth. Oh, weia, die Verschwörungstheorien. Kitty Solaris und die Pullis. Jetzt Patrick Barb. Marabu. Patrick Barb zu Gast in der kleinen Audiodatei. Dein Buch schaffte es in die Sachbuch-Paperback-Spiegel-Bestsellerliste. Erfreute dich dies? Viel wichtiger ist für mich, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, über den Krieg in der Ukraine zu diskutieren, das Friedensgebot des Grundgesetzes gemeinsam zu leben. Solche Sachen, Bestsellerliste, Verkaufszahlen, das sagen mir immer andere. Es freut mich natürlich, ich bekomme Glückwünsche. Aber viel wichtiger ist es für mich, dass ich hunderte von Zuschriften bekomme, aus der ganzen Welt, vor allem natürlich aus Deutschland, auch aus Polen, aus Frankreich, aus Kanada, wo sich Menschen für meine Arbeit bedanken. In Berlin sprechen mich auf offener Straße wildfremde Menschen an, geben mir die Hand, sagen Danke für ihre Arbeit, dass sie das auf sich nehmen gegen all die Diffamierungen. Und es ist zum Teil berührend für mich und das macht mir Mut. Du hattest allerdings auch einmal ein Bild aus Dussmann, ich glaube Berlin-Friedrichstraße, gepostet. Die hatten ja die Spiegel-Bestsellerliste aufgebaut oder haben die ja aufgebaut und da fehlte dein Buch. Interessant, nicht das erste Mal, das gab es bei mehreren Büchern. Das hat dich aber, glaube ich, schon geärgert, gell? Daraus erwächst die Frage, ob die Grossisten oder Buchhandelsketten eine verdeckte Zensur bei missliebigen Büchern ausüben. Das sollten sie nicht tun und ich beobachte das sehr genau und ich werde auch darüber publizieren, denn das muss man öffentlich machen. Dies liegt im Trend, verdeckte Zensur herzustellen, staatliche Narrative mit Zwangsmaßnahmen durchzusetzen, mit Ausgrenzung, Existenzbedrohung, beruflicher Vernichtung. Man macht das inzwischen so, wie es die katholische Kirche im Mittelalter gemacht hat. Da sind wir wieder gelandet, in der Zeit der Voraufklärung, der Gegenaufklärung. Ich muss sagen, wir haben es weit gebracht in Deutschland. Ja, das ist wahr. Ich nehme mal zwei Beispiele aus der Musikszene, bei denen das zumindest schiefgegangen ist. Frankie Goes to Hollywood, damals gecancelt von der BBC mit Relax, was dann eine wochenlang Nummer 1 war, auch die Nachfolgesingle gleich, Two Tribes. Oder auch Genie zum Beispiel, Falco, da weiß ich dann, das lief in der DDR, dann hatte das viele bewogen, dann auf Radio DDR 1 in der musikalischen Luftfracht Genie mitzuschneiden, weil es in Berlin-West beim SFB gecancelt war. Also sowas geht eigentlich oder sollte zumindest nach hinten losgehen. Du hast in sehr vielen Interviews zu diesem Buch gesprochen, nahezu in allen alternativen Medien. Gibt es da welche, die du besonders hervorheben würdest? Naja, ich kann da ja keine Rangfolge oder sowas aufmachen. Da gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die heute die journalistische Arbeit machen, die eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, für den ich mehr als 30 Jahre tätig war, machen sollte. Und hier ist etwas abgewandert und zerstört worden, weil sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und dafür sprechen ja die Quasselrunden, die man da im Fernsehen sieht, zu stark an staatlichen Narrativen und staatlicher Propaganda orientiert und es sich im Grunde genommen zum zentralen Eskalationstreiber der Kriegspropaganda macht. Hier fallen Journalistinnen und Journalisten aus der Rolle. Sie sollten das Friedensgebot des Grundgesetzes leben und vor allem nach ihren Handwerksregeln vorgehen und klar und deutlich recherchieren. Ich sage aber auch, in Richtung der sogenannten Alternativmedien eine andere Meinung zu haben, reicht nicht. Besser zu recherchieren und näher bei den Menschen zu sein. Die abhängig Beschäftigten, die Mittelständler, die Opfer solcher Kriege in den Mittelpunkt zu stellen, das ist gefragt und das macht zwingend das Gespräch mit den Menschen und die Recherche vor Ort erforderlich. Mainstream-Talkshows schaue ich so gut wie gar nicht mehr. Und wenn ich sie mal schaue, auch als Medienkritiker, ja auch schon seit 30 Jahren, fällt mir dort oft ein gezieltes Walten der Akteure ein, also der vor allem der Moderatoren, Gespräche eigentlich abzuwürgen. Also wenn jetzt jemand doch mal einen komplexen Zusammenhang, der sich ja nicht in einer Minute darstellen lässt, also dann offenbart, wird dann dazwischen gehauen. Moderatoren, Journalisten sollten auch im Konflikt Fairness walten lassen, den unterschiedlichen Auffassungen gleiche Geltung geben. Es geht nicht an, dass Talkshows so vorbereitet werden, dass drei Kriegstreiber einen Menschen niederschreien, der für das Friedensgebot des Grundgesetzes, gegen Waffenlieferungen und für stärkere Friedensinitiativen, beispielsweise in der Ost- oder in der Ukraine, eintritt und dass die Moderatoren den Kriegstreibern auch noch beispringen. Hier fallen Journalisten aus der Rolle. Sie haben offensichtlich ein falsches Rollenverständnis. Sie sehen sich als Transporteure staatlicher Propaganda, wollen sich bei den Machteliten beliebt machen, weil sie offensichtlich selbst zu gut bezahlt werden und sich auf Augenhöhe mit den Machteliten sehen und nicht auf Augenhöhe mit den Menschen. Und so etwas geht nicht. Ich sage diesen Kolleginnen und Kollegen immer, ihr sägt an dem Ast, auf dem ihr sitzt. Denn die Menschen werden sich abwenden. Eine Zeitung, von der man weiß, dass man belogen wird, die bestellt man ab, denn für die Todesanzeigen alleine ist sie zu teuer. Da werden dann vor allem auch die sogenannten kommerziellen Medien mehr betroffen sein. Die haben sich ja auch über diese Rechercheverbünde mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammengetan und haben dort dann im Grunde genommen die Seriosität, die früher mal vorhanden war, bei den Öffentlich-Rechtlichen aufgesogen. Und jetzt gerät man dann gemeinsam in den Strudel. Das ist eigentlich eine sehr merkwürdige Entwicklung auch über viele Jahrzehnte. Das kann ich gar nicht übersehen. Ich kann nur feststellen, dass die ARD, für die ich lange gearbeitet habe, während des ersten Golfkrieges, nach der Jahrtausendwende, mit Christoph Maria Fröder einen ausgezeichneten Reporter in Bagdad hatte. Mhm. Und insoweit auf beiden Seiten der Front vertreten war, wie sich das gehört. Christoph Maria Fröder ist derjenige, der vor einem Bunker stand, voller Zivilisten, in den die Amerikaner eine Lenkbombe reingeschossen haben. Diese Fernsehbilder sind bekannt. Im Donbass ist kein ARD-Korrespondent vertreten. Und ich frage mich, was das ARD-Büro Moskau macht, warum die niemanden hinschicken. Denn dass man reinkommen kann, das ist ja klar, denn mein Beispiel zeigt es ja. Das hast du ja bewiesen. Gab es aus dem Bereich des medialen Mainstreams Interviewanfragen und Berichterstattungen, also wohlwollende bzw. neutrale zu deinem Buch? Nein, das gab es nicht. Es war klar, dass hier eine diffamierende, denunziatorische Absicht auf der Basis von Falschinformationen vorliegt. Ungewöhnlich, gell, wenn sich dann alle einig sind. Du hast auch Lehraufträge verloren. Gab es seitens der Universität Initiativen zu einer Wiederbelebung der Lehrtätigkeit? Ja, ich habe ja gegen die Aberkennung, gegen die Kündigung des Lehrauftrages an der Universität Kiel geklagt. Und das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat klar entschieden, in einer sehr gründlichen Urteilsbegründung unter Bezugnahme auf Artikel 5 Meinungs- und Informationsfreiheit des Grundgesetzes, dass man einen Journalisten nicht dafür bestrafen darf, dass er seine Arbeit macht. Mhm. Nach dem Urteil habe ich abgewartet, ob die Universität Kiel den Instanzenzug wählt. Das ist nicht der Fall. Ich habe auch hinlänglich deutlich gemacht, dass ich dieses Verfahren bis in die letzte Instanz treiben werde. Denn ich strebte damals ein Grundsatzurteil an, um endgültig klarzumachen, dass die Universitäten solche denunziatorischen und zensurierenden Mätzchen unterlassen. Die Universität Kiel hat auf den Instanzenzug verzichtet. Ich habe daraufhin dreimal per Einschreiben angeboten, nach der Herstellung der Rechtssicherheit die 20 Jahre währende gute Zusammenarbeit fortzusetzen. Hier hat mich die Universität Kiel ins Leere laufen lassen, beziehungsweise meine Schreiben abschlägig beschieden. Schlechte Verlierer. Über deine journalistische Laufbahn, aber auch über Standards, da gibt es nämlich noch ein zweites Buch, werden wir gleich weiterreden. Jetzt lassen wir aber die Musik sprechen, ein frühes Werk von der ersten LP von Santana. Evil Ways. die mich bereits Michael Main hinwies und die mir in deinem Buch sofort aufgefallen ist, ist, dass es eine Art Mischung aus einem Sachbuch ist, welches aber auch Literatur sein kann. Man kennt das ja oftmals von Biografien, dass man sagt, ja, total interessant, aber Literatur war es nicht. Hier ist sehr, sehr schön geschrieben. Ich möchte mal gleich aus dem Umschlag vortragen. Am Dramaturgietheater sehen wir einen belebten Spielplatz, der wie durch ein Wunder den Feuersturm überstanden hat. Doch etwas ist anders an diesem Spielplatz unter der Herbstsonne, an diesen Kindern, die an Klettergerüsten hängen und Sandburgen bauen und Rutschbahnen fahren. Es liegt ein Schleier über diesem Ort. Kein Kind lacht. Sie alle schweigen, ihre Augen schauen beim Spiel ins Leere. Ja, das ist natürlich die Beschreibung zweier Reisen in die Ukraine, in den westlichen Landesteil und dann ins Kriegsgebiet und eben eine Reportage. Und ich schildere meine Eindrücke, die Gespräche mit den Menschen, das, was ich gesehen habe. Und gleichzeitig habe ich dann diese Überlegungen vertieft durch vernünftige Recherchen und versucht, die Zusammenhänge zu erarbeiten. Denn das ist ja immer diese Pendelbewegung, die ich mache. Der Reporter hat in meinen Augen nicht nur genau hinzusehen, sondern er muss sich auch kundig machen über das Land. Er muss Geschichtsbücher lesen, er muss Dissertationen lesen, Fachstudien und immer wieder die eigenen Beobachtungen abgleichen mit dem Forschungsstand und mit entsprechenden Experten, die da wissenschaftlich drüber gearbeitet haben. Und ich versuche, diese Pendelbewegung für den Leser nachvollziehbar zu machen. Deswegen sind in diesem Buch immer wieder Stories, Sachen, die ich erlebt habe, und dann immer wieder Hintergrundinformationen, sodass man versteht, worum es da eigentlich geht. Und dass man versteht, dass diese Geschichten, die ich da erzähle, typisch sind, stehen für die tatsächlichen Lebensverhältnisse der Menschen und nicht nur Einzelfälle. Im Vorderteil des Buches befindet sich das Kapitel Ein alter Reiseführer, welches mir sehr gut gefallen hat. Und da möchte ich eigentlich noch einmal diese Sprachlichkeit dokumentieren hier im Interview. In einem Bücherschrank in meinem Arbeitszimmer steht hinter Glas Sandor Radosch, Alter Reiseführer durch die Sowjetunion. Es ist ein Buch, das, wäre es nach den Mächtigen in jenem Lande gegangen, es gar nicht hätte geben dürfen und das mich in das Grenzland Ukraine und zugleich in die Dämmerung meiner Kindheit führt. Der rote Stoffeinband ist an den Kanten aufgeplatzt, der Buchrücken halb zerflettert. Milchweiße Fäden streben widerborstig in die Höhe. Ja, und du kannst dazu auch sehr, sehr gut sprechen. Es ist nämlich eine besondere Geschichte um dieses Buch. Ja, das ist eine besondere Geschichte, weil aufmerksam geworden bin ich durch einen Freund. Und diesen Freund habe ich getroffen bei der Buchvorstellung eines anderen Freundes, Paddy Ashdown, der Mitgründer der Liberaldemokraten in Großbritannien, in London. Die Buchvorstellung fand statt am Piccadilly in der Buchhandlung Hatchards. Und weil es ein Buch war, das sich mit Geheimdiensten und dem militärischen Widerstand im Dritten Reich beschäftigt, haben sich da natürlich Geheimdienstexperten versammelt. Und dazu zählte auch Hans-Rainer Barth aus Berlin. Und der machte mich aufmerksam und erzählte so spannend von Sandor Radó und seinem Reiseführer durch die Sowjetunion und von dem Schicksal von Sandor Radó, dass ich mir vorgenommen habe, dieses Buch zu erwerben, es zu lesen und auf seinen Spuren durch die Ukraine zu reisen. Und in diesem Artikel findet man sehr, sehr viel zur Ukraine. Und da bin ich mir auch relativ sicher, das werden viele Hörer in dieser Komplexität gar nicht wissen. Ich kenne das zum Teil sogar aus der DDR, aber ich gebe das gerne nochmal weiter. Ende 1922 wurde die ukrainische Sowjetrepublik Gründungsmitglied der Sowjetunion. Da die Bolschewiki in diesem ländlichen Raum nur wenige Anhänger hatten, fügten sie russische Gebiete hinzu, um ihre Macht zu festigen. Darunter die Regionen um Charkiw, Luhansk und Donetsk. Es ging aber auch darum, eine wirtschaftlich tragfähige Sowjetrepublik zu schaffen und die Ukraine mit der Wirtschaftskraft des Donbass zu industrialisieren. Große Industrialisierung in dieser Zeit. Deshalb wurde von 1927 bis 1931 unterhalb der Dnieper Stromschnellen nahe der ukrainischen Stadt Zaporozhye das damals größte Kraftwerk Europas mit einer Leistung von 350.000 PS gebaut. Bereits Radosch Führer durch die Sowjetunion wies auf das staatliche Wasserkraftwerk hin. Die Energie des Flusses sollte später für Aluminium, elektrometallurgische und elektrochemische Betriebe genutzt werden. Der Dnieper wurde zu einer durchgehenden Wasserstraße. Zur Planwirtschaft gehörte auch die Industrialisierung des Grenzlandes. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde in der Ukraine kein einziges Kraftwerk komplett neu gebaut. Im Donbass hatte es 1918, 1919 schon die Donetsker, Kiworoger, Sowjetunion Sowjetrepublik gegeben. An diese Traditionen knüpfen die Separatisten 2014 an. Es sind teilweise die Gebiete, die aus russischer Sicht Ende 2022 wieder in die Russische Föderation integriert wurden. Und das erinnert mich ein bisschen an eine eigene Argumentationskette, wenn ich zum Beispiel über Eisenhüttenstadt oder Schwedt oder auch Halle-Neustadt spreche. Das waren Gebiete, die waren fast großstädtisch. Da waren die Kaufhallen besser ausgestattet. In Eisenhüttenstadt gab es Radeberger im Sixpack im normalen Kaufhaus. Und dort war natürlich auch die Parteizugehörigkeit der Arbeiter höher. Das war eine in sich geschlossenere, gefestigte Gesellschaft mit Theatern, mit einer hochwertigen Kultur, wo dann auch aus Berlin die großen Künstler kamen. Und so ähnlich stelle ich mir es dort auch vor. Bin ich da falsch oder liegt da was dran? Zunächst einmal, die historischen Zusammenhänge zu kennen, heißt nicht, einer Konfliktpartei zuzuhalten. Das ist völlig klar. Mhm. Sondern es geht einfach darum zu wissen, wie eine Region entsteht, hier reinzugehen, rauszufinden, wie setzt sich das wirtschaftlich zusammen, ethnisch, sprachlich, kulturell, politisch. Und es ist so, dass der Donbass natürlich die Region ist, in der Ukraine das Geld verdient wird. Die reichen Gebiete liegen nicht im Westen, sondern im Osten. Schwerindustrie, Kohle, Stahl und seltene Rohstoffe, die man dringend braucht. Inzwischen sind natürlich schon vor dem Einmarsch der Russen durch den Bürgerkrieg große Teile der Industrien zerstört gewesen und zerfallen. Die Leute haben die Werke verlassen und haben sich in vielen Fällen der Miliz angeschlossen. Nach dem russischen Überfall machen die Russen in Orten wie Mariupol, die schwer umkämpft und fast völlig zerstört waren, klar, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wie machen sie das klar? Sie investieren Milliarden in Straßenbau, in den Bau neuer Wohnungen. Inzwischen sind ganze Straßenzüge neu entstanden. Und als ich Ende September 2022 in Mariupol war, da standen schon die ersten 5 Wohnblocks innerhalb von 4 Monaten erstellt und waren bezugsfertig. Das ist ein Signal an die Bevölkerung im Donbass. Wir unterstützen euch, wir tun was. Aber es ist auch ein Signal an die NATO. Wir gehen hier nicht mehr weg. Wir investieren und wir wollen das Land halten. Und das macht diesen Konflikt jetzt so hart, nachdem alle Friedensbemühungen gescheitert sind. Kennst du Mariupol Video? Das ist ein Videoblog auf YouTube. Übrigens schon vor dem Konflikt. Die drehen jeden Tag oder alle 2-3 Tage so ein 5-Minuten-Video und da sieht man den Aufbau. Es ist faszinierend. Also wer es nicht kennt, auch von den Hörern unbedingt machen. Ich kenne es, aber ich gucke mir es nicht jeden Tag an. Jeden Tag, um Gottes Willen. Aber ich habe mir so ein paar Sachen auf eine Festplatte praktisch abgespeichert, damit man mal so einen kleinen Überblick hat und schaue mir das mit großem Interesse an. Wir hatten am Ende der zweiten Runde Evil Ways von Santana gespielt und da weiß ich, da wolltest du noch eine kleine Geschichte erzählen zu diesem Titel. Ja, Evil Ways von Santana, das reicht mir tief in die Jugend. Als ich 16 war, habe ich als eine der meiner ersten Platten Santana 1 gekauft und mit dieser Gitarrenmusik, mit diesen Gitarrenriffs konnten meine Eltern, die traditionelle Musik, Schlager gewöhnt waren, überhaupt nichts anfangen. Und jedes Mal, wenn ich Evil Ways gespielt habe, da ist mein Vater explodiert und brüllte rum und sagte, das ist ja hier Negermusik. Ja. Und so kam das und das habe ich natürlich mit Freude dann gespielt. Hast du damals eigentlich lange Haare auch gehabt? Ja, selbstverständlich. Hier, schulterlange Haare. Hier. Dann kommen wir jetzt zu dem Titel bei der dritten Runde und dieser Musikant hatte damals in den 70er Jahren auch lange Haare. Als dann 1986 das Album A Kind of Magic erschien, trug er aber kurze Haare und Schnurrbart. Freddie Mercury, Queen, dazu ein paar Worte? Ja, Freddie Mercury und Queen, das ist eine seltsame Geschichte. Das kenne ich natürlich aus vielen schwulen Clubs in Saarbrücken, wo ich damals gelebt habe. Und da habe ich mit einem Cutter, Ralf Gouverneur, mal ganz schlechtes Filmmaterial bekommen und wir sollten eine witzige Nummer daraus machen. Und das ist uns so schwer gefallen. Und dann hatten wir die Idee von Queen, Kind of Magic draufzulegen. Und es wurde ein ganz toller kurzer Film. 1,30, 2 Minuten. Jetzt bei uns A Kind of Magic. Marabu. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light. Kind of Magic. Gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. 1984 im Gründungsjahr von Radio Marabu hatten Queen einen Riesenhit, der auch ein bisschen zu Radio Marabu passt. Radio Gaga. Den gibt es jetzt von der Maxi.